Gut. Du kannst die Folie reinmachen, ne? Wir machen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben in meinen Stunden gerade. Es geht um die Zeit, in der wir leben. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, weißt du eigentlich, in welcher Zeit du lebst? Weil das ist tatsächlich so entscheidend auch. Weißt du, das Richtige zu tun, die richtige Position einzunehmen, hängt ganz stark davon ab, ob du weißt, in welcher Zeit du lebst. Du kannst es ganz einfach auch im Natürlichen übrigens sehen, die Analogie im rein Weltlichen. Diejenigen sind die großen Erfolgreichen in der Welt, im Wirtschaftsleben, die erkennen, was die Stunde geschlagen hat. Ich meine, heute sagt jeder, meine Güte, auf YouTube hätte ich auch kommen können. Ja? Aber die Sache ist die, weißt du, die Zeit ist reif für etwas und jemand erkennt die Zeit und aus dem Bewusstsein heraus, in welcher Zeit er lebt, entwickelt er Dinge und das macht ihn erfolgreich. So ist es in der Welt. Ja, wenn du ständig deiner Zeit hinten dran bist, wirst du in der Welt nicht erfolgreich sein. Ja, weil es interessiert heute, was weiß ich, die Erfindung des Pfluges ist schon ein paar hundert Jahre her. Damit kannst du heute kein Geld mehr verdienen. Ja, das heißt, wenn du auf der Höhe deiner Zeit bist, das ist jetzt einfach die natürliche Analogie, verstehst du, darum geht es mir jetzt nicht in erster Linie, aber ich glaube auch, dass wenn wir im Geist auf der Höhe unserer Zeit sind, dann glaube ich auch, können wir niemals der natürlichen Zeit hinterher sein, sondern ich glaube, dass die stärksten und besten und durchschlagendsten Erfindungen von den Christen gemacht werden sollten, Amen, und die lukrativsten Dinge von den Christen angefangen werden sollen. Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, wo wirklich die reichsten Männer und Frauen der Welt, wo es Christen sein sollten und nicht Leute aus der Welt, weil Christen diejenigen sind, die erkennen, was im Geist vorbereitet ist für eine Zeit und was Menschen brauchen und was Menschen wollen. Ja? Natürlich ist klar, mit bestimmten Sachen werden wir unser Geld nicht verdienen können als Christen, das ist ganz klar. Kannst du zu ein paar Sachen überlegen, die sicherlich für dich als Christ nicht in Frage kommen, um damit Geld zu verdienen. Aber ich glaube, dass es genügend Branchen gibt, in denen wir als Christen sehr wohl hineingehen können und wo wir eigentlich vorne dran sein sollten. Aber dazu ist erstmal wichtig, dass wir vorne dran sind, was die Zeit Gottes angeht. Das heißt, dass wir mit der Zeit Gottes eingenordet sind sozusagen. Dass wir erkannt haben, welche Stunde es im Geist geschlagen hat. Und ihr Lieben, wir sind im Jahr 2019, sind wir nicht mehr da, wo wir noch in den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends waren. Amen. Das ist schon das letzte Jahrtausend, musst du dir mal geben. Ne? Lebst du noch im letzten Jahrtausend, kannst du jemand fragen. Ne? Ja, manche Christen leben geistlich gesprochen noch im letzten Jahrtausend, das ist so. Und natürlich, okay, es sind nur 20 Jahre, aber trotzdem, immerhin, 20 Jahre sind 20 Jahre zu viel. Amen. Halleluja. Weil Gott tut etwas Neues. Amen. Sag mal, Gott tut etwas Neues. Halleluja. Wir haben uns die letzten zwei Stunden, haben wir uns das angeschaut. Wir leben schon seit einigen Jahrhunderten leben wir in dieser Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, wir leben seit einigen Jahrhunderten in dieser Abfolge von Bewegungen, die Gott geschickt hat, um die ursprünglichen Offenbarungen, die Urgemeinde damals in der Apostelgeschichte, wovon Valerie gerade gesprochen hatte, am Anfang eigentlich sozusagen in embryonaler Form alle hatte und die sich auch begonnen haben zu entfalten in den ersten Generationen, aber die dann durch das Staatskirchentum des Mittelalters mehr und mehr ins Hintertreffen geraten sind und irgendwann mal praktisch völlig vergessen waren. Und Gott hat einfach Apostelgeschichte 3, 19, 21 hat es schon vorausgesehen und hat gesagt, ja, Jesus kann nicht wiederkommen bis zur Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Und als Luther auf den Plan getreten ist, da musste überhaupt erstmal das Erste und Grundlegendste wiederhergestellt werden. Ja, weil praktisch alles, was wesentlich war, was das Evangelium betrifft, verschüttet war. Und so haben wir gesehen, dass einfach in der Reformationszeit die Rechtfertigung allein aus Glauben wiederhergestellt worden ist und damit der Teil des Erlösungswerkes, der durch die Kreuzigung von Jesus und durch die Rechtfertigung im Geist von Jesus repräsentiert wird. Und wir haben dann weiter gesehen, wie einfach über eine Bewegung nach der anderen, die Erweckungsbewegung im 17. 18. bis 19. Jahrhundert, die Pfingstbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie einfach diese ursprünglichen Wahrheiten des Evangeliums vom neuen Leben aus glauben und von der Salbung des Heiligen Geistes aus glauben, wiederhergestellt worden sind und damit einfach diese Aspekte des Evangeliums von begraben und auferweckt mit Jesus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, durch den Geist von Jesus. Und wir haben gesehen, dass gleichzeitig das Ganze auch noch korrespondiert zu den drei Zeichen, von denen Petrus in Apostelgeschichte 2, Vers 19 gesprochen hat, nämlich den Zeichen, die am Ende der Zeit geschehen werden, das Zeichen des Blutes, des Feuers und des Rauchdampfes. Und mit dem Rauchdampf sind wir nun bei der letzten Bewegung der Wiederherstellung, die eigentlich, wenn wir uns das Erlösungswerk von Jesus genau anschauen, tatsächlich noch gefehlt hat, nämlich die Wiederherstellung der Offenbarung, der Versetzung von uns als Söhnen Gottes mit Christus an himmlische Orte, sprich in die Herrlichkeit Gottes hinein. Weil Jesus Christus ist nicht nur stellvertretend für uns gestorben, nicht nur stellvertretend für uns begraben, nicht nur stellvertretend für uns auferweckt worden aus den Toten, sondern er ist auch stellvertretend für uns aufgefahren in den Himmel. Und wenn wir uns mit dieser Realität beginnen zu identifizieren, dann wird ein völlig neues Leben für uns zur Realität, nämlich ein Leben in und aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Und diese Wahrheit wird seit Beginn des 21. Jahrhunderts und damit seit Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus, was wiederum auch symbolisch ist, weil 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und wir haben es gesagt, der dritte Tag ist der Tag der Auferstehung, der Tag der Fülle, der Tag der Vollendung und so weiter. In diesem dritten Jahrtausend, zu Beginn dieses dritten Jahrtausends, wird diese letzte noch fehlende Wahrheit oder dieser letzte noch fehlende Teil des Erlösungswerkes, wir haben ja diese zwei Spalten auf dieser Tabelle, die Wahrheiten und das Erlösungswerk und damit aber auch gleichzeitig das letzte Zeichen von dem Petrus gesprochen hat, nämlich das Zeichen des Rauchdampfes wiederhergestellt. Also deutlicher kann es uns der Heilige Geist nicht machen, dass wir wirklich in einer außergewöhnlichen Zeit leben, oder? Amen, bist du da dabei? Sag mal zu deinem Nachbarn, du lebst in einer außergewöhnlichen Zeit. Halleluja. Es ist die Zeit der Bewegung der Herrlichkeit. Amen. Es ist die Herrlichkeitsbewegung Gottes. Und wir rufen das hier in dieser Glory Life Schule, überhaupt bei Glory Life, wir rufen es laut aus. Wir sind wie so Herolde. Wir sagen, hey, Leib Christi, die Zeit der Herrlichkeit hat begonnen. Die Herrlichkeitsbewegung hat begonnen. Halleluja, ja. Mach die mal damit eins im Geist. Lass es uns mal wirklich so hineinrufen im Geist. Die Zeit der Herrlichkeit Gottes ist angebrochen. Halleluja, es ist eine neue Zeit. Leib Christi, höre es. Leib Christi, erkenne es. Leib Christi, komm hinein in diese Dimension. Halleluja. Preis den Herrn. Das war jetzt spontan von mir gerade, weil ich habe das so gespürt. Das ist wirklich der Ruf Gottes. Es ist der Schrei Gottes in den Leib Christi hinein. Das haben noch nicht alle erkannt, das haben noch nicht alle gehört. Aber umso lauter müssen wir rufen. Wenn du lauter rufst, hören es mehr. Preis den Herrn. Halleluja. Aber es ist die Zeit, und weißt du, Gott wird dafür sorgen, dass dieser Ruf durchgeht. Gott wird dafür sorgen, dass der Leib Christi diesen Ruf hört. Gott wird dafür sorgen, dass diese Herrlichkeitsbewegung zum Vollmaß der Blüte kommt, sodass tatsächlich Habakkuk 2, Vers 14 erfüllt werden kann und dass am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, die ganze Erde davon erfüllt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Amen. Halleluja. Und weißt du, jede Herrlichkeitsbewegung, das musst du dir auch immer wieder bewusst machen, ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt, jede Bewegung, jede Wiederherstellungsbewegung, die Gott sendet, ist immer damit verbunden, dass Gott seinen Geist neu ausgießt. Jede Bewegung, auch in der Vergangenheit, war verbunden mit einer neuen Ausgießung des Geistes, weil jede Wiederherstellung einer Wahrheit bedeutet gleichzeitig die Wiederherstellung einer geistlichen Substanz. Verstehst du? Es ist eine geistliche Substanz, die Menschen erfassen konnten und ergreifen konnten, als die neue Geburt wiederhergestellt wurde. Es war eine geistliche Erfahrung, die Menschen machen konnten plötzlich, die sie vorher nicht machen konnten, in dem Moment, als diese Realität, diese Wahrheit wiederhergestellt wurde im Leib Christi. Und ich meine, damals, als Wesley gepredigt hat oder Finney gepredigt hat, die Leute sind von den Stühlen gefallen, als sie erkannt haben, wow, ich bin von Neuem geboren. Die haben geschrien, die waren aus dem Häuschen, das war für die einfach wow. Weißt du, nach Jahrhunderten der Finsternis kam plötzlich diese Wahrheit. Wow, ihr könnt von neuem geboren werden. Jawohl, du allein durch Glauben könnt ihr ein völlig neues Leben haben. Und da war eine Substanz, eine geistliche Substanz, die sich freigesetzt hat und die setzt sich heute immer noch frei, wenn Menschen von neuem geboren werden. Amen. Und genauso war eine geistliche Substanz, die sich ausgoss und freisetzte, als Gott die Pfingstbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins Leben rief und seinen Geist ausgoss. Und damals war das für die Menschen auch, wow, was? Die Leute beten in Zungen, da passieren Zeichen und Wunder. In der Azusa Street war ein dichter Nebel im ganzen Raum. Das war die Manifestation, es war auch eine Herrlichkeitsmanifestation damals schon, aber damals ging es noch gar nicht primär um die Herrlichkeit, sondern es ging wirklich um diese Wiederherstellung der Kraft des Heiligen Geistes, der Gabe des Geistes, und das waren diese Zeichen, und die Leute in der Welt haben sich entsetzt abgewandt und haben gesagt, die spinnen alle, die sind alle verrückt hier, eine neue Sekte, die reden in Zungen, was ist denn das, ja? Und es war neu, verstehst du? Und so ist jede Pionierbewegung ist auch immer angefochten, das ist auch völlig normal, ist immer angegriffen, und Leute wollen es streitig machen und sagen, ach, warum brauchen wir das, wir haben doch schon das andere, wir haben doch schon die Substanz der neuen Geburt, was brauchen wir jetzt noch, die Substanz des Feuers? Ja, jetzt haben wir doch die Substanz des Feuers, was brauchen wir jetzt noch, die Substanz der Herrlichkeit? Viele erkennen nicht, dass es eine völlig andere Substanz ist. Und wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, müssen wir sogar erkennen, die Herrlichkeit Gottes ist die allumfassende Substanz, weil es nämlich direkte die Abstrahlung des Wesens und der Persönlichkeit Gottes selber ist. Das heißt, in der Herrlichkeit Gottes ist tatsächlich alles andere inbegriffen. Und natürlich ist mit der Herrlichkeitsbewegung die Erfahrung der neuen Geburt und die Erfahrung der Kraft des Heiligen Geistes in keiner Weise aufgehoben. Aber es kommt etwas dazu, es kommt eine Substanz dazu. Und wenn du geistlich sensibel bist und einmal eingetreten bist, dann kannst du das auch unterscheiden. Ich habe es das letzte Mal gesagt, du kannst in eine Gemeinde hineingehen, und wenn du geistlich sensibel bist, kannst du spüren, nicht mal nur durch das, was sie sagen, sondern durch die Substanz, die im Raum ist, kannst du spüren, auf welcher Ebene der Wiederherstellung sie sich bewegen. Ja, du kannst es spüren, wenn du in eine wirklich strikt lutherische Kirche gehst, wo einfach die Rechtfertigung aus Glauben gepredigt wird, sodass dein Verstand es verstehen kann und so weiter. Dann kannst du spüren, ja, sie sind auf der Ebene dessen, was Martin Luther vor 500 Jahren erkannt hat. Und es war damals frisch und neu und gut, und es ist auch heute noch gut, und es ist auch heute noch wichtig, und es ist auch heute noch wichtig, dass wir es verinnerlichen. Aber die Substanz darauf ist eben eine andere Substanz als die Substanz, die sich jetzt freisetzt in dieser Bewegung der Herrlichkeit. Amen. Oder wenn du in eine Gemeinde hineingehst, die einfach, wo du merkst, ja, da ist diese Substanz der neuen Geburt da, da ist eine Freude am neuen Leben da, da ist eine Freude daran da, dass man Jesus als Herrn hat, da ist eine Freude daran da, dass man errettet ist und so weiter. Aber es geht nicht weiter, da ist nicht die Substanz der Kraft des Heiligen Geistes, da ist nicht die Substanz der Gaben, da ist nicht die Substanz des Feuers, und da ist schon gar nicht die Substanz der Herrlichkeit Gottes. Da kannst du diesen Unterschied merken. Und eben genauso kannst du es merken, wenn in einer Gemeinde zum Beispiel die Substanz der Pfingstbewegung, der charismatischen Bewegung vorhanden ist und du merkst, ja, da ist Feuer, da ist Power, da sind auch Wunder, da ist auch Heilung und so weiter, das sind Gaben der Heilung. Und trotzdem merkst du, die Substanz der Herrlichkeit ist nochmal was anderes. Und du merkst dann, ja, das ist die Substanz, die einfach noch Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts und Jahrtausends war das Frischeste, was es gab noch. Da war das einfach noch das Frischeste, was es gab. Aber heute ist es eben nicht mehr das Frischeste. Und du merkst es dann auch an den Liedern. Verstehst du? Du merkst dann plötzlich, ja, wenn du in einer neuen Ebene bist, braucht es neue Lieder. Ja? Du kannst nicht mehr immer die alten Lieder singen und glauben, gleichzeitig in einer neuen Substanz zu gehen. Verstehst du? Das hängt damit zusammen. Die Herrlichkeitsbewegung bringt wieder eigene neue Lieder hervor. Du kannst nicht in der Herrlichkeitsbewegung gehen und gleichzeitig immer ständig die alten Lieder der 80er und 90er Jahre singen. So schön die sind. Verstehst du? Sind tolle Lieder. Ich habe die auch mit meiner Gitarre rauf und runter gespielt damals als Theologiestudent. Ja, ich habe die alle 100.000 Mal. Ich kann die auswendig. Aber weißt du, trotzdem ist es nicht mehr das, was heute meinen Geist erhebt. Amen. Sondern heute tut Gott etwas Neues. Amen. Und er gießt seinen Geist neu aus. Und das Ergebnis ist, die Substanz der Herrlichkeit setzt sich frei. Die Substanz der Abstrahlung Gottes, diese unmittelbare Himmel setzt sich frei. Dieses, ah, weißt du, dieses, du hast es vorher gespürt am Ende des Lobpreises, war, wow, das war hammerstark, weißt du, dieses, Also wo du einfach merkst, da bist du nur noch einfach da und du merkst, wow, du bist in einer anderen Welt. Noch 10 Minuten vorher warst du noch woanders und plötzlich bist du in einer anderen Welt. Verstehst du? Plötzlich ist es wie ein Shift in eine andere Welt. Und du merkst, ja, da ist diese Substanz der Herrlichkeit Gottes. Setzt sich frei. Halleluja. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, dann, wie ich immer so schön sage, bist du verdorben für alles andere. Und du willst es immer wieder und du willst es immer mehr und du willst es immer stärker. Und letztendlich ist auch vollkommen egal, weißt du, welche Worte jemand gebraucht. Du willst diese Substanz. Verstehst du? Selbst wenn du jetzt in eine Gemeinde kommst, zum Beispiel, wo sie vielleicht erkannt haben, ja, es ist die Zeit der Herrlichkeit, aber sie haben diese Ebene trotzdem geistlich noch nicht eingenommen für sich, dann reden sie vielleicht von der Herrlichkeit und trotzdem spürst du, es ist noch nicht die gleiche Substanz. Du freust dich, dass sie über die Herrlichkeit reden, weil das ist das Thema des Heiligen Geistes, aber die Substanz ist noch nicht unbedingt da. Amen, aber es kommt noch. Halleluja, Amen, das kommt, das ist ja schon gut. Wenn man beginnt, drüber zu reden, dann beginnt man auch schon mal etwas einzuladen. Und vor allen Dingen ist es irgendwann mal so, je länger du über die Herrlichkeit redest, irgendwann mal sagt der Heilige Geist, hey, jetzt muss auch ganze Sache machen. Jetzt nicht nur A sagen, sondern auch B sagen, Amen, Halleluja. Also entweder oder, ja, du kannst nicht ständig über die Herrlichkeit reden, sondern du musst dich auch einlassen auf diese Herrlichkeit Gottes. Amen. Und deswegen möchte ich jetzt einfach in dieser Stunde und dann auch noch in der nächsten, die ich dann haben werde, möchte ich einfach ein bisschen darüber reden, was tatsächlich einfach auch dieses Zeitalter der Herrlichkeit in seinem Wesen ausmacht. Also was den entscheidenden Unterschied macht zwischen einem Leben, zum Beispiel im Zeitalter der Salbung des Heiligen Geistes und dem Leben im Zeitalter der Herrlichkeit. Was der Unterschied ist, was sozusagen so Kernwerte oder wie soll man sagen, Kernkennzeichen einfach, Wesenskennzeichen dieser Bewegung der Herrlichkeit sind. Und dann kannst du auch gleich auch wieder überprüfen, hey, wo stehe ich eigentlich? Ja? Was lebe ich? Ja? Wo bin ich unterwegs? Ja? Und kannst es aufnehmen und verinnerlichen und mehr da hineinwachsen, wirklich in diesen Lebensstil, dauerhaft in und aus der Herrlichkeit Gottes. Amen. Wie viele von euch wollen das? Halleluja. Wie viele von euch sind hungrig heute Abend? Halleluja. Preist den Herrn. Dann fangen wir gleich mal voll an. Okay? Das Zeitalter der Herrlichkeit. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der völligen Übernahme Gottes. Das heißt, minimale Beteiligung von Menschlichem, maximal Gott. Ja, ein Schlüsselvers für das Zeitalter der Herrlichkeit ist 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 14. Ja, du kannst es nachlesen in der Bibel, als Salomo den Tempel eingeweiht hat, und er gebetet hat, und beziehungsweise da waren die Lobpreiser waren unterwegs und haben den Herrn gepriesen und so weiter, heißt es, es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Wofür steht die Wolke? Herrlichkeit, ja, Rauchdampf, das ist das Gleiche. Wolke, Rauchdampf, das ist alles dasselbe. Er wurde mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester, und jetzt kommt der Schlüsselvers, und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Halleluja. Was heißt das? Das heißt, in dem Moment, als sie eintraten in diese Wolke der Herrlichkeit, oder besser gesagt, damals war es ja so, die Wolke der Herrlichkeit trat in ihre Mitte ein, ja, also als dieser Raum der Herrlichkeit im Geist sich plötzlich öffnete, da war es unmöglich, noch irgendetwas natürlich menschlich zu tun. Das Fleisch des Menschen fiel einfach flach auf den Boden. Ja, buchstäblich. Ja, sie konnten nicht hinzutreten, heißt es, um den Dienst zu verrichten. Ja, wahrscheinlich lagen sie einfach auf ihrem Angesicht oder auf dem Boden und sie konnten nicht mehr aufstehen, ja, weil einfach das Gewicht der Herrlichkeit so stark war. Und je stärker das Gewicht der Herrlichkeit wird, umso weniger kann sich das Menschliche noch bewegen. Umso weniger Fleisch ist noch möglich. Umso weniger seelische Beimengung ist noch möglich. In der Azusa Street gab es einige Vorschatten dafür, wie das dann aussehen kann. In der Azusa Street war es ja so, in diesen in diesen Erweckungsversammlungen damals war es ja so, dass der Leiter die meiste Zeit den Kopf nur in der Schuhschachtel stecken hatte und nur durch ein Loch in der Schuhschachtel überhaupt, beziehungsweise nein, er hatte nicht mal ein Loch in der Schuhschachtel, sondern er hatte einfach die Schuhschachtel über dem Kopf und musste sie abziehen, um überhaupt zu sehen, was Sache ist. Und der Heilige Geist hatte einfach Freiheit, dass Leute Botschaften geben konnten oder einfach Eindrücke weitergeben konnten im Raum. Und dann war es aber so, wenn Leute versucht haben, im Natürlichen, im Fleisch irgendwie aufzustehen und eine Botschaft weiterzugeben, wo jeder sofort gespürt hat, das ist gar nicht im Fluss des Geistes, dann konnten die einfach nicht weiterreden. Dann hat der Heilige Geist die einfach gestoppt, die konnten einfach nicht weiterreden, die mussten sich einfach wieder hinsetzen. Die haben angefangen zu stottern und pumpen, haben sie wieder hingesetzt und war vorbei. Ja, weil es nicht möglich war für das Fleisch. Ja, damals in der Apostelgeschichte gab es auch solche Momente sogar noch heftigerer Natur, wenn du das Beispiel von Hananias und Sapphira nimmst. Ja. Sie haben versucht, mit ein bisschen Fleisch in die Herrlichkeit Gottes zu kommen und sie sind in dem Fall nicht nur umgefallen, sondern gleich noch tot umgefallen. Es war natürlich eine besonders heftige Manifestation der Herrlichkeit Gottes, aber ich glaube, dass am Ende der Zeit durchaus solche Sachen möglich sind und passieren können. Amen. Bobby Connor hat ja neulich bei der Pfingstkonferenz all die Hexen und Zauberer in unserer ganzen Region gewarnt und hat gesagt, wenn sie versuchen, gegen unsere Gemeinde zu gehen, dann leben sie nicht mehr länger. Halleluja. Ja, kann Gott es machen? Natürlich. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist heilig, verstehst du? Ist absolut heilig. In der Herrlichkeit Gottes kann sich kein Fleisch mehr halten. Die Herrlichkeit Gottes ist die völlige Übernahme des heiligen Gottes. Das ist die völlige Kontrolle Gottes. Gott übernimmt völlig und er kann nichts Unheiliges dulden. Er kann nichts Fleischliches dulden. Er kann nichts Menschliches dulden. Du musst jetzt deswegen keine Angst haben. Es gibt immer noch Gnade. Amen. Halleluja. Aber du musst dich darauf vorbereiten, einfach wirklich, oder ja, wie bereitest du dich vor, indem du einfach immer wieder ganz bewusst deinen ganzen natürlichen Menschen Gott unterstellst und dich einfach Gott hingibst und sagst, Herr, übernimm du mich. Herr, meine größte Sehnsucht ist, völlig von dir übernommen zu sein. Das ist ja das Beste, das ist ja das Schönste. Ich will ja diese menschlichen Beimengungen gar nicht. Die machen ja nur Schmerzen, die machen ja nur Misserfolge, die machen ja nur Krämpfe, die machen ja nur was weiß ich was. Ich will das ja gar nicht, verstehst du? Ich will ja völlig übernommen sein, einfach von dir, Herr. Ich möchte einzig und allein wirklich übernommen sein von deinem Geist der Herrlichkeit. Und dafür gebe ich gern all das andere in den Tod, was mich daran hindern könnte. Jedes Motiv, Eigensucht, Eigennutz, Eigenvorstellung, was auch immer. Ich gebe es gerne in den Tod, damit das größere Gewicht der Herrlichkeit in meinem Leben Raum hat. Amen. Weil das schnell vorübergehende Leichte meiner Bedrängnis, auch im Fleisch vielleicht mal, Bedrängnis, wo was gegen dich kommt, oder auch die Bedrängnis, dass du selber erkennst, wow, da muss ich umkehren, da muss ich Buße tun, da, oh, oder so kann ich nicht bleiben, ich muss verändert werden, das ist ja auch Bedrängnis fürs Fleisch, wow, ich muss verändert werden, wow, Hilfe, ich muss verändert werden, ja. Sicher, du wirst verwandelt im Anschauen des Bildes der Herrlichkeit. Du kannst gar nicht auf die Dauer die Herrlichkeit des Herrn anschauen, ohne verwandelt zu werden. Glaubt es nicht. Verstehst du, diejenigen, die zu uns kommen und glauben, sie können einfach nur die Herrlichkeit Gottes genießen, aber auf die Dauer selber nicht verwandelt werden, die sind nicht ewig bei uns. Es ist so. Weißt du, oder die sagen, ja, ich will schon verändert werden, aber so verändert werden, wie ich mir das vorstelle und auf keinen Fall irgendwie anders. Es geht auch nicht auf die Dauer. Amen. Sondern es geht nur die völlige Hingabe, es geht nur die völlige Auslieferung, es geht nur das völlige, dem Fleisch gekreuzigt Leben. Amen. Es geht nur das völlige Gestorbensein dem Menschlichen und dem eigenen gegenüber. Weißt du, Galater 2, 19, 20 lebt super in der Herrlichkeit Gottes. Ja, Paulus, wo er sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. So lebt sich's wunderbar in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Ja, mit ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier, lebt sich ganz schlecht in der Herrlichkeit Gottes. Aber mit ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Oder du kannst auch sagen, mit anderen Worten von Paulus, das Leben ist für mich jetzt Christus. Er sagt an einer Stelle, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Ja, warum ist Sterben Gewinn? Weil dann ist einfach nur noch mehr Herrlichkeit. Amen. Aber das Leben ist jetzt schon für mich Christus. Es ist erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Es ist nichts anderes als ein herrlichkeitserfülltes Leben. Nichts anderes will ich, nichts anderes ist befriedigend, nichts anderes macht mich reich, nichts anderes macht mich erfüllt, nichts anderes ist schön, als dieses Leben komplett erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Oh, Halleluja. Weißt du, ich will dir Lust machen fürs Kreuz. Ja, Amen. Verstehst du? Das ist vollkommen falsch, wenn Leute predigen, oh, du musst gekreuzigt werden, kreuzige dein Fleisch, Bruder. Verstehst du? Nein, das ist das Beste, was dir passieren kann, verstehst du? Wenn du im Punkt kommst und du merkst, wow, jetzt stirbt mein Fleisch aber, dann freu dich, sag Halleluja, danke Jesus, wieder qualifiziert für ein größeres Gewicht der Herrlichkeit. Halleluja. In dem Moment sagt dein Fleisch, ja, aber ich spüre noch nichts von dem größeren Gewicht der Herrlichkeit. Ja, dann muss es glauben, was das Wort sagt. Amen. Und es kommt, schnell vorübergehende, leicht deine Bedrängnis bewirkt dir. Es ist ja zugesagt, verstehst du, es bewirkt dir ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Es ist ja zugesagt. Das heißt, schon mittendrin, weißt du, mitten während du in den tiefsten Bedrängnissen bist, kannst du dich schon total freuen, weil du sagst, wow, ich weiß schon, da vorne, da ist schon wieder eine neue Ebene der Herrlichkeit, die auf mich wartet, Halleluja, die alles übersteigt, was ich bisher gesehen habe. Eine neue Dimension der Übernahme. Und damit auch, und weißt du, das ist das Geniale, damit eine neue Dimension der Leichtigkeit und der Ruhe für mein Fleisch. Weißt du, das ist ja der Trick an der Sache. Das ist ja der Trick an der Sache. Je mehr Gott übernimmt, umso mehr darf dein Fleisch auch ruhen. Verstehst du? Es muss ruhen und es darf ruhen gleichzeitig. Ja, weil das Zeitalter der Herrlichkeit, und das ist das Zweite, was ich dir heute Abend sage, das Zeitalter der Herrlichkeit ist auch das Zeitalter der Ruhe von den eigenen Werken. Amen. Das Zeitalter der Übernahme, der vollkommenen Übernahme Gottes und gleichzeitig das Zeitalter der Ruhe von den eigenen Werken. Und da haben wir wieder diese interessante Parallele, wieder zur Chronologie, dass ja das dritte Jahrtausend nach Christus, wenn du jetzt einfach die biblische Zeitrechnung von Adam und Eva her noch dazu nimmst, dann ist ja das dritte Jahrtausend nach Christus gleichzeitig das siebte Jahrtausend nach Adam und Eva. Und somit sind wir auch nicht nur am dritten Tag, das ist die eine Zeitrechnung, aber wir sind gleichzeitig auch am siebten Tag. Amen. Und wofür steht der siebte Tag? Ruhe. Amen. Sag zu deinem Nachbarn nur Ruhe. Ruhe. Amen. Ruhe. Der siebte Tag steht für Ruhe. Das heißt, dein Fleisch ruht, Gott wirkt. Oh, Halleluja. Wie viele wollen das noch mehr erleben? Weißt du, gerade in dieser Gesellschaft, in der heutigen Zeit, ich meine, die Welt sehnt sich danach. Weißt du, du musst ja nur mal schauen, was für Angebote haben Hochkonjunktur. Tage im Kloster, Meditation hier, Klangschalen, Harmonisierung, Ruhe. Wie komme ich noch mehr zur Ruhe? Wie finde ich noch mehr zu meiner inneren Mitte? Und so weiter. All diese ganzen Geschichten, ich meine, jetzt im esoterischen Bereich vor allen Dingen. Ja, das ist doch die Sehnsucht der Menschen. Amen. Die Sehnsucht der Menschen ist doch endlich mal zur Ruhe zu kommen. Aber weißt du, du kommst nicht zur Ruhe, außer in Gott. Augustinus hat es gesagt, der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz, so lange, Herr, bis es zur Ruhe findet in dir. Amen. So lange ist das Herz unruhig, bis es zur Ruhe findet in Gott. Und dieser siebte Tag, diese Bewegung der Herrlichkeit, ist eine Bewegung, die dazu führt, dass das Fleisch zur Ruhe kommt. Warum heißt in Haggai 2, Vers 6 bis 9, hast du dich mal gefragt, wo immer das heißt, zuerst heißt es, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein. Dann heißt es, mein ist das Silber, mein ist das Gold. Und zum Schluss heißt es, und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Amen. Größere Herrlichkeit, größerer Frieden. Amen. Man könnte so sagen, vollkommene Herrlichkeit, vollkommener Frieden. Warum? Weil du ans Ende deiner eigenen Werke kommst, indem du erkennst, ja, Gott hat es schon vollbracht für mich. Deswegen wird zentral in dieser Herrlichkeitsbewegung oder ist zentral in dieser Herrlichkeitsbewegung immer wieder, dass ins Zentrum gestellt wird, Jesus sagt, es ist vollbracht. Amen. Wir leben aus dem vollbrachten Werk von Jesus Christus heraus. Wir müssen nicht erst noch etwas vollbringen, sondern wir leben aus dem vollbrachten Werk von Jesus heraus. Die Werke, die wir jetzt noch tun hier auf dieser Erde, sie sind schon vorbereitet, dass wir nur noch in ihn wandeln brauchen. Also das müssen wir uns immer mal wieder bewusst machen. Wenn irgendwo Stress aufkommen will, wenn irgendwo Hektik aufkommen will, wenn irgendwo Panik aufkommen will, dann macht ihr neu bewusst, hey, Der Herr hat die Werke bereits vorbereitet, sodass ich nur noch in ihnen wandeln brauche. Also kein Grund zur Aufregung. Kein Grund zum Stress. Er hat's schon gemacht. Wir sind schon da. Hase und Igel. Amen. Wer bist du nochmal, der Igel oder der Hase? Igel. Adler. Das war ein ganz schlauer. Ich habe ja gesagt, für die, die zuhören, ich bin nicht der Igel, ich bin nicht der Hase, ich bin der Adler. Ja, das bist du auch. Adler ist auch gut, weil Adler ist deswegen gut, weil Adler sind die am höchsten fliegende Vögel der Welt. Und Adler, wenn sie gepickt werden von Krähen und geärgert werden von Krähen, was manchmal der Fall ist, weil Krähen sind garstige Vögel, und wenn sie die Adler versuchen zu ärgern, dann Adler lassen sich gar nicht auf irgendeinen Kampf ein, sondern Adler fliegen einfach höher, so lange, bis die Luft für die Krähen zu dünn wird, und damit ist die Sache erledigt. Ja, ist so. Ist genau so. Weißt du, so sollten wir als Christen sein, anstatt über jedes Stöckchen zu springen, das uns der Teufel hinhält, sollten wir einfach manchmal ein bisschen höher steigen. Uns über jedes Ding aufzuregen, das uns in den Weg kommt, jedes Hindernis irgendwie von allen Seiten zu betrachten, das uns in den Weg kommt und zu sagen, warum, wieso, weshalb und was ist der Grund und überhaupt und meine Väter und meine Vorväter und meine Urgroßeltern, wer hat noch gesündigt und was ist ich was. Vielleicht sollten wir anstattdessen einfach mal eine Stufe höher gehen. Amen. Amen. Versetz deine himmlische Orte. Und da sind wir dabei der Wiederherstellung dieser Wahrheit in dieser Zeit der Herrlichkeit aufgefahren in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, versetzt in Christus an himmlische Orte. Das heißt, der höchste Ort ist immer für dich bereitet. Der höchste Ort steht dir immer zur Verfügung. Du kannst immer davon ausgehen, wenn dich jetzt noch irgendwas, bothered, sagen die Engländer, also dich noch irgendwas beunruhigt momentan, dann gibt's für dich noch einen höheren Ort, um dich aufzuhalten im Geist, und da hast du sicherlich darüber keine Unruhe mehr. Sag uns dem Nachbarn, es geht immer noch ein bisschen höher. Also du hast vielleicht das Gefühl, dass die Sache, die dich beschäftigt, so riesengroß vor dir ist und so hoch ist und dass der Berg so hoch ist. Oh, noch höher. Mei, der wird ja immer höher, der Berg. Aber ich sag dir, der Ort, für den du bestimmt bist, ist noch viel, viel, viel, viel höher. Der Unterschied zwischen dem Berg, zwischen der Höhe des Berges und dem Ort, an dem du bestimmt bist, ungefähr der Unterschied zwischen jemand, der hier auf der Erde, was er sich auf den Berg schaut, und zwischen jemand, der oben im Flugzeug sitzt und runterschaut, der sieht kaum die Höhenunterschiede mehr zwischen den Bergen. Also ich bin schon über viele Berge geflogen, von da oben, da sieht das alles ziemlich harmlos aus. Da sieht es eigentlich fast alles wie eine ebene Fläche fast aus. Ja, da ist zwischen eine kleine Einbuchtung oder so. Gut, da geht es halt 1000 Meter hoch oder runter oder so. Aber das sieht nicht nach viel aus von oben, weil du bist 12 Kilometer in der Luft, da sind ein paar hundert Meter Höhenunterschied oder auch 1000 Meter Höhenunterschied sind da nicht mehr viel. Verstehst? Und so ist der Perspektivunterschied zwischen einem Sohn der Herrlichkeit und einem reinen Diener Gottes, der noch sich allein auf die Salbung verlassen muss und der diesen Raum der Herrlichkeit noch nicht kennt und deswegen ständig im Nahkampf mit dem Teufel ist. Ja, deswegen war auch im Zeitalter der Salbung das Thema Befreiungsdienst und so sehr zeitweise sehr hoch im Kurs, verstehst du? Leute, die nur nichts anderes gemacht haben, als von morgens bis abends Dämonen auszutreiben. Und für viele haben sie viele Stunden gebraucht. Es war eine sehr anstrengende Geschichte. Ja, nächtelang durchbeten, um irgendeinen Dämon aus irgendjemand auszutreiben. Ja, das ist im Zeitalter der Salbung durchaus denkbar. Aber im Zeitalter der Herrlichkeit machst du dir bewusst, von wo du kommst. Und dann weißt du, dass es für den Dämon sofort vorbei ist, wenn du kommst. Amen. So wie bei Jesus auch. Amen. Der wusste, wenn ich komme, dann ist es sofort vorbei. Der hat einfach gesagt, verstumme und fahr aus ihm und fertig. Und er hat geglaubt, was er gesagt hat. Und deswegen ist es genau in dem Moment so passiert. Und genau das ist unser Bewusstsein im Zeitalter der Herrlichkeit. Und da musst du nicht mehr viel Kraft einsetzen. Oh, Teufel, du hast verloren. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du doch. Du gehst jetzt raus. Nein, gehe ich nicht. Doch, du gehst raus. Wann gehst du raus? Ja, morgens um 4:30. Nein, jetzt gehst du raus. Verstehst du? Ja, wenn du glaubst, dass er erst morgens um 4:30 rausgeht, dann wird es so sein. Ich hatte meine Frau, die hat mich öfters angerufen, die war immer der Meinung, dass die Geister, die sie hat, nur dann gehen, wenn ich nachts um 3 Uhr für sie bete. Und dann habe ich ihr gesagt, tut mir leid, da schlafe ich. Ja, wenn du es glaubst, dann ist es so. Man muss halt immer nachts um drei aufstehen und Befreiungsdienst machen. Aber du kannst auch nachts um drei schlafen und dann mittags um zwölf bewusst sein, wer du bist. Und dann müssen die Dämonen mittags um zwölf ausfahren. Weil das war die Zeit, wo die Frau der Meinung war, da geht es am allerschwierigsten. Weil insbesondere war sie der Meinung, wenn ich gerade Mittag gegessen habe, dann geht es gar nicht. Also eigentlich wollte sie mich am liebsten in dem Zustand erwischen, wo ich nachts um drei gerade aufgewacht bin nach einem dreitägigen Fasten und dann. Aber ich habe dann erklärt, dass es davon unabhängig ist und da ist dann trotzdem einiges passiert. Halleluja. Aber ich musste ihr das erst erklären, verstehst? Weil wir haben manchmal so komische Vorstellungen. Wir haben manchmal auch die Vorstellung, ja, mein Dämon, der ist so groß und so dick, wenn ich mindestens 10 Christen 10 Tage am Stück für mich beten und fasten, dann fährt der Dämon nicht aus. Wenn du es so glaubst, wird es so sein. Wenn dir der Heilige Geist tatsächlich gesagt hat, du sollst 10 Tage beten, du sollst 10 Tage fasten, dann ist es auch gut und dann wird es auch so sein und dann ist es auch super. Verstehst? Aber mach nicht ein Gesetz draus. Ja, da gibt es dann die stärkeren Dämonen und die schwächeren Dämonen. Für die stärkeren Dämonen brauchst du ein bisschen länger und ein bisschen mehr Fasten und 3 Tage Fasten, dünner Dämon, 10 Tage Fasten, dicker Dämon und so weiter. Verstehst? Und dann bist du wieder mittendrin im Leistungschristentum, was mit dem Evangelium gar nichts zu tun hat. Weil es ist nämlich schon vollbracht. Egal welcher Dämon dir begegnet, er ist bereits besiegt vor 2000 Jahren am Kreuz. Egal welche Situation dir begegnet, es ist bereits passiert. Du kannst dich zur Ruhe setzen, innerlich. Du kannst die Haltung einnehmen. Ah, Teufel, du hast sowieso verloren. Halleluja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du hier offenbar. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist deine Zeit abgelaufen. Jetzt ist es erledigt. Verstehst du? Und dann ist auch das vorbei. Weißt du, dass Christen jahrelang mit dem Bewusstsein durch die Landschaft laufen, ich habe einen Dämon. Das ist das Allerschlimmste. Es ist ein Verbrechen an Söhnen Gottes, einem Sohn Gottes zu sagen, du hast einen Dämon, egal welchen jetzt, also sich, du hast diesen Dämon oder diesen Erbfluch oder was auf deinem Leben und ihn dann nicht sofort anzusprechen, auszutreiben und zu sagen, so, erledigt, ab und fertig. Und nicht dann noch länger in diesem Bewusstsein, die Leute rumlaufen zu lassen, ja, ich habe einen Dämon, aber keiner kann ihn mir austreiben. Ich habe noch nicht den Bevollmächtigten gefunden, der ihn mir austreibt. Ich sag dir, ein kleines Kind, das glaubt, was das Evangelium sagt, hat die Power oder ich sag mal, hat genug Power in seinem kleinen Finger, um den größten Dämon der Welt auszutreiben. Und manchmal ist es sogar besser, Kinder Dämonen austreiben zu lassen, weil sie nicht so viel verstandesmäßige, komische religiöse Flausen im Kopf haben. Amen. Was sie einfach sagen, ja, Papa hat gesagt, wenn ich zu diesem Geist spreche, dann muss er gehen und also spreche ich und dann geht er halt. Also ganz locker, da muss man nicht irgendwas draus machen, sondern einfach, okay, ab. Halleluja. Amen. Genauso übrigens mit Heilung. Kleine Kinder können gut für Heilung beten. Amen. Weil die zweifeln nicht. Sagen, okay, du musst sie nur lehren. Du musst ihnen halt sagen, okay, du musst die Hände auflegen. Jesus hat gesagt, wir sollen Kranken die Hände auflegen und wenn wir denen die Hände auflegen, werden sie gesund. Und wenn das nächste Mal die Mama oder die Tante oder der Onkel was sagt, ich habe Schmerzen und ich bin krank, und sagt das Kind, okay, ich habe gerade gelernt, wir sollen Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund. Also lege ich die Hand drauf und dann ist ja klar, dass er gesund wird. Was ist denn eine andere Möglichkeit? Gibt's gar nicht. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, es ist so einfach. Hebräer 4, Vers 9 bis 10, da heißt es, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Also da sagt es, wir sollen eifrig sein. Das ist interessant, wir sollen eifrig darin sein, zur Ruhe zu kommen. Deswegen habe ich in meinem zweiten Buch, Söhne der Herrlichkeit, habe ich ein Kapitel geschrieben, dein tägliches Geistbuilding. Es kommt übrigens nächste Woche auch in den Gloryhäusern als Lektion. Dein tägliches Geistbuilding. Und da habe ich darüber geschrieben, wie du deine Seele einfach in diese Ruhe Gottes hineinbringen kannst. Ja? Durch Lobpreis, Anbetung, Proklamation am Anfang, aber dann wirklich durch hineinfallen lassen in die Herrlichkeit Gottes, durch Saugen, durch hineinfallen lassen in die Ruhe Gottes. Das ist zentral. Im Zeitalter der Herrlichkeit ist es zentral, dass wir lernen, uns hineinfallen zu lassen in die Herrlichkeit Gottes. Zentral. Ja. Im Zeitalter der Salbung, da kannst du noch stärker selber aktiv sein. Da kannst du aus eigener Aktivität, ja, wir haben eine Salbung, also dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Und du kannst ganz viel machen in der Salbung, aber du kannst auch ausbrennen in der Salbung. Das kannst du. In der Herrlichkeit kannst du nicht ausbrennen. Das geht nicht. Amen. In der Herrlichkeit kannst du nicht ausbrennen. Wenn du in der Herrlichkeit und aus der Herrlichkeit dienst, kannst du nicht ausbrennen. Oft fragen mich Leute nach irgendeinem Herrlichkeitsdienst und wenn die Power Gottes sich mächtig freigesetzt hat, dann sagen sie, wow, jetzt bist du sicher geschafft oder jetzt bist du sicher müde, jetzt musst du erstmal hinlegen und so. Und dann sage ich immer, das Gegenteil ist der Fall. Jetzt bin ich richtig aufgepowert. Jetzt bin ich richtig erfüllt. Wow, jetzt ist, wow, Halleluja. Jetzt muss ich entweder eine halbe Stunde rennen gehen oder ins Fitnessstudio oder irgendwas, wo die Kraft wieder reinfließen lassen kann. Ja, verstehst du? Weil in der Herrlichkeit wird nicht Kraft aus dir ausgesaugt, sondern in der Herrlichkeit wird ständig Kraft regeneriert. Amen. Die Herrlichkeit ist der Raum unerschöpflicher, unendlicher Kraft. Salbung ist immer begrenzt. Herrlichkeit ist unbegrenzt. Amen. Es ist der Raum der unbegrenzten Substanz Gottes. Ja. Deswegen ist es tatsächlich so, seitdem wir wirklich diesen Raum der Herrlichkeit betreten haben und durch Glauben dauerhaft aufrechterhalten, gibt es auch bei uns keine Veranstaltung oder keinen Gottesdienst mehr, wo sich nicht die Herrlichkeit Gottes freisetzt. Weil es eben nicht so ist, dass Gott sagt, wow, jetzt habe ich am Sonntag zum Beispiel im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst meinen Geist mächtig ausgegossen, jetzt Donnerstagabend, jetzt habe ich nichts mehr übrig oder so. Oder jetzt ist nichts mehr da oder jetzt irgendwie... Verstehst du, vielleicht sind wir manchmal woanders unterwegs, weil wir durch die Woche, durch Umstände und so weiter irgendwo auf andere Gedanken gekommen sind oder unsere Seele mit irgendeinem Schrott gefüllt haben. Also das kann schon sein. Das heißt, wir müssen vielleicht manchmal erst wieder einjustiert werden auf das, was eigentlich die ganze Zeit schon da ist. Aber in dem Moment, wo wir wieder einjustiert sind, ist diese Substanz der Herrlichkeit Gottes unendlich, ist unbegrenzt, ist unbegrenzte Power. Ha. Sag mal, ich habe unbegrenzte Power. Das Zeitalter der Herrlichkeit ist das Zeitalter der Grenzenlosigkeit, weißt du? Es ist unbegrenzte Power. Also das ist auch die Basis dafür. Ich glaube, dass wir im Zeitalter der Herrlichkeit nochmal älter werden und erleben werden. Ich glaube, dass wir sogar auch bis hin, das wird sich bis in die Welt hinein auswirken. Ja, ich meine, was hat die Aktivierung der Pfingstbewegung, der Gaben des Geistes, der Heilung, ja, in der Welt auch gleichzeitig parallel, weil wenn du mal die Weltgeschichte parallel zur Kirchengeschichte stellst, dann stellst du erstaunliche Sachen fest, dass nämlich zum Beispiel während die Pfingstbewegung aktiviert wurde, das war die Zeit der großen medizinischen Durchbrüche in der Welt. Das war die Zeit, wo plötzlich die Lebenserwartung der Menschen sich drastisch erhöht hat durch extremen medizinischen Fortschritt, wie die ganzen Jahrhunderte vorher nicht. Ich glaube, dass es eine Auswirkung des Heiligen Geistes ist. Nicht alle, die Medikamente entwickelt haben, waren wiedergeboren, aber im Geist wird etwas freigesetzt. Weißt du, mit jeder Bewegung wird eine Substanz freigesetzt, die auch selbst bis in die Welt hinein, bis zu den Ungläubigen hinein, Fortschritt bewirkt. Warum sagen die Leute selbst in der Welt, ja, die letzten paar hundert Jahre beschleunigt sich der ganze technische und wissenschaftliche Fortschritt ständig immer, immer, immer schneller. Warum? Schau, die Bewegungen der Wiederherstellung Gottes beschleunigen sich. Die Zeitabstände werden immer kürzer. Mit jeder neuen Bewegung kommt ein, und ich meine, hier sind ja gar nicht alle Wiederherstellungsbewegungen aufgeführt, da gibt es ja noch viele Zwischenbewegungen, gerade auch im 19. und 20. Jahrhundert, die hier gar nicht aufgeführt sind, deswegen können Sie jetzt einen falschen Eindruck vielleicht haben, wenn du nur diese Jahreszahlen das siehst, aber die letzten 100 Jahre ist ja im Leib Christi so viel wiederhergestellt worden, wie in den ganzen 1700 Jahren vorher, seit der frühen Kirche eigentlich nicht. Ja, und jetzt, in dieser letzten Zeit, wird nochmal ein solcher Schub wiederhergestellt werden, wie niemals zuvor. Und das wiederum wird Auswirkungen haben. Erstens mal, es wird eine Ernte geben, wie sie niemals zuvor gegeben hat. Jetzt schon sagen die Gemeindeforscher und Statistiker und Kirchengeschichtsschreiber sagen schon, dass das Evangelium im 20. Jahrhundert so viel Menschen erreicht hat, wie in den ganzen Jahrhunderten zuvor nicht. Und nicht nur deswegen, weil die Weltbevölkerung größer ist, sondern es hat Länder erreicht, die vorher nie erreicht waren. Im 20. Jahrhundert hat es einen Fortschritt gegeben, der Verkündigung des Evangeliums. Es gibt heute praktisch kein Land der Welt mehr, wo nicht das Evangelium verkündet worden ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das noch vollkommen anders. vollkommen anders. Das heißt, in den letzten 100 Jahren hat es einen extremen Schub in Richtung Ernte gegeben. Aber ich sage dir, wie viel mehr erst, wenn diese Herrlichkeitsbewegung voll hittet, wenn diese Herrlichkeitsbewegung in vollem Gange ist, dann glaube ich wirklich, wird die letzte Ernte eingebracht. Und viele Propheten reden ja zum Beispiel von 1 Milliarde Seelen, die errettet werden wird. 1 Milliarde Seelen, also ein Siebtel der Weltbevölkerung. Halleluja, preist den Herrn. Das kommt, weißt du, und wenn du das so siehst, so rein natürlich betrachtet, denkst du vielleicht, ja, das ist ja gewaltig, wie soll das jemals passieren? Aber ich sage dir, wenn du es mal wirklich von dieser Perspektive her betrachtest, wenn du siehst, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es weltweit, ich weiß nicht genau, wie hoch der Prozentsatz genau war, aber es war ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz überhaupt an wiedergeborenen Christen. Heute haben wir weltweit einen Prozentsatz von etwa 10% der Weltbevölkerung sind wiedergeborene Christen heute. Nicht in Deutschland, da sind es noch ein bisschen weniger, wir sind noch ein bisschen hinten dran. Dafür gibt es andere Länder, da sind 30-40% von neuem geboren. Ne? Aber weltweit sind es etwa 10% der Bevölkerung, die von neuem geboren sind. Das hat es noch nie gegeben vorher in der Weltgeschichte. Und wenn jetzt diese neue Bewegung aktiviert wird, was glaubst du, wie es dann nochmal hochgeht? Halleluja! 1 Milliarde, ja gut, das ist ein Siebtel der Weltbevölkerung. Das sind dann 14%, 15%. Das ist ja schnell erreicht. Zusätzlich, genau. Ist ja schnell erreicht. Amen. Ist ja schnell erreicht, verstehst du? Es ist alles nur eine Frage der Substanz, die freigesetzt wird. Es ist alles nur eine Frage der Substanz. Halleluja. Und dann, glaube ich, wird es Auswirkungen haben, auch auf die ganze Entwicklung der Welt. Weißt du, jetzt machen sich die Leute alle einen Riesenstress wegen diesem Klimawandel. Ich sag dir, ich garantiere dir, in 30, 40 Jahren wird keiner mehr davon reden. Wie auch immer, ich weiß nicht wie, aber es wird so sein. Weil ich weiß genau, in den 80er, 90er Jahren hat die ganze Welt geschrien, Wald sterben, saurer Regen, der Wald stirbt. Oh, das Ende der Welt ist nahe. Bevor das dritte Jahrtausend anbricht, gibt es keine Bäume mehr in Deutschland und was weiß ich was. Heute redet keiner mehr davon. Ja, in den 80er Jahren, genau, haben sie gesagt, es wird kein Öl mehr geben. Ich hatte schon als Jugendlicher, ich weiß noch genau, mit 13, 14, hatte ich Angst, dass im Jahr 1986 es kein Öl mehr geben wird und dann wird die ganze Welt in einen Krieg verfallen, weil alle werden sich um die letzten Tropfen Öl bekriegen. Hat es jemand von euch auch gehört damals? Ja? Das ist interessant, hatte ich schon als Jugendlicher diese Angst. Und heute, sie entdecken ständig neue Ölvorkommen. Weißt du, Gott ist in Kontrolle, Amen. Das ist nicht das Thema, sondern Gott zieht seinen Plan durch. Das ist totale Ablenkung. Weißt du, das ganze Thema ist totale Ablenkung. Totale Ablenkung. Es geht um was völlig anderes. Es geht um einen geistlichen Klimawandel, den Gott bewirken will. Und ich sag dir, der will die Erde aufheizen, aber wie du? Aber wie? Halleluja! Halleluja! Der heizt die Erde auf. Und ich sag dir, der wandelt das Klima. Und dann ist von diesem irdischen Klimawandel gar nicht mehr die Rede, sondern dann ist plötzlich davon die Rede, dass zum Beispiel die Menschen viel, viel älter werden, als wir das heute überhaupt noch kennen, weil diese Substanz der Herrlichkeit sich freisetzt. Glaub nicht, dass bei 120 das Limit ist. Nee, manche sagen ja, weil es da im 1. Mose steht, ich begrenze die Lebenszeit des Menschen auf 120 Jahre. Ja, aber das war der alte Bund. Amen. Im neuen Bund gilt diese Begrenzung nicht mehr. Ich glaube, dass diese Begrenzung durchbrochen werden wird. Amen. Weil die Herrlichkeit Gottes ist ewig. Amen. Die Herrlichkeitssubstanz ist ewig. Ich sage jetzt nicht, dass wir ewig leben werden, aber ich glaube, dass wir noch erleben werden, vielleicht noch zu unseren Lebzeiten erleben werden, dass viele unserer Freunde, Bekannten, Verwandten und wir selber locker 120 werden. Amen. Halleluja. Ich meine, es ist ja jetzt schon, merkst ja schon, immer mehr 100-Jährige und so weiter in der Welt. Und es ist gerade erst der Beginn. Halleluja. Also stell dich drauf ein, du hast noch einiges vor dir. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Und wenn er vorher wiederkommt, ist sowieso wunderbar, weil dann ist die Zeit eh zu Ende. Und dann gibt es keine Zeit mehr. Und dann ist auch wurscht, wie alt du bist. Weil dann bist du nicht mehr alt. Dann bist du auch nicht mehr jung, sondern dann bist du ewig. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn. Also, diese Herrlichkeitsbewegung bringt die menschliche Kraft zum Ende. Ich sage immer so, sie lässt das Fleisch des Menschen in Rauch aufgehen. Deswegen ist ja das Zeitalter des Rauchdampfes. Deswegen ist es immer gut, wenn du in einer Gemeinde so ein bisschen verbranntes Fleisch immer auch riechen kannst. Ja? Wir haben es auch schon buchstäblich gerochen in unseren Gottesdiensten. Teilweise hat es schon gegeben, dass wirklich dieser Geruch von Verbranntem da war. Ja, aber das ist symbolisch, weil es geht tatsächlich darum, dass in der Herrlichkeit Gottes unser Fleisch tatsächlich in Rauch aufgeht. Das heißt, die menschlichen Versuche kommen zum Ende. Und deswegen wundere dich nicht, auch in deinem Leben, weißt du, wenn Dinge zum Ende kommen, wenn du, weißt du, auch wenn du irgendwo in Sackgassen gerätst oder an Mauern stößt, wo du merkst, da geht's nicht weiter, weißt du, das ist eine super Sache. Freu dich und fall auf deine Knie, kapitulier vor Gott und sag, okay, Herr, ich hab's eh noch nie gewusst, wie es geht, also zeigst du mir einfach. Ich habe eh noch nie gewusst, wo der Weg lang geht, also zeig du ihn mir einfach. Amen. Verstehst du? Weil manchmal kommt unser kleiner menschlicher Verstand doch tatsächlich auf diese Schnapsidee, dass er zwischendurch tatsächlich meinen zu müssen, dass er irgendwie was im Griff hätte oder irgendwas verstehen würde oder irgendwie wissen würde, wo es lang geht. Aber ich sage dir, aus deiner eigenen Kraft weißt du null, wo es lang geht. Aber aus ihm, sagt das Wort Gottes, sind die Werke vorbereitet, sodass wir nur noch in ihn wandeln brauchen. Es ist aus Gnade durch Glauben, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Du hast im Zeitalter der Herrlichkeit nichts zu rühmen. Sondern am Ende bekommt Jesus die Ehre für all das Wunderbare, das er durch diese Herrlichkeitssöhne hier auf dieser Erde vollbracht hat. Und du ruhst da drin und du sagst, wow, danke Jesus, ist der Hammer, was du hervorgebracht hast, hätte ich nie gedacht. Ich habe mich gar nicht angestrengt, ich habe es gar nicht gemacht, ich habe nur einfach permanent kapituliert. Und ich bin einfach an diesem Ort der Kapitulation geblieben. Das ist einfach eine gute Sache, verstehst du? An diesem Ort der Kapitulation zu bleiben, weißt du, wo du nie auf diese Idee kommst, oh, jetzt habe ich es aber begriffen. Oh, jetzt habe ich aber einen Anspruch darauf, auf eine besondere Position im Reich Gottes, die habe ich mir jetzt redlich verdient, durch meinen treuen Dienst über 30 Jahre. Also komm nie an, lass nie zu, dass deine Seele dich an diesen Punkt bringt. Weißt du? Ich habe mich entschieden, es ist mir ganz egal, weißt du, wie viel Gott durch mich schon bewirkt hat irgendwann mal in meinem Leben, ist ganz egal, ich setze mich nicht zur Ruhe, was das angeht. Ich sage nicht, ja, jetzt habe ich, aber jetzt sollen mich einfach mal nur mal die Leute noch einfach bestaunen, was ich alles gemacht habe. Jetzt setze ich mich auf meinen Sessel und sage einfach, ja, ich habe doch schon einiges bewirkt. Sag mal zu deinem Nachbarn, das Beste kommt noch. Der größte, sag mal zu deinem Nachbarn, der größte Tag deines Lebens steht noch bevor. Ist wichtig. Der größte Tag deines Lebens steht noch bevor. Solange du noch hier auf dieser Erde bist, sage ich dir, der größte Tag deines Lebens steht noch bevor. Weißt du, welches der allergrößte Tag deines Lebens sein wird? Der, an dem du zum Herrn gehst. Das ist sowieso der allergrößte. Halleluja. Halleluja. Und bis dahin gehst du einfach nur von einer Ebene der Herrlichkeit zur nächst höheren Ebene der Herrlichkeit. Von einer Ebene des Gestorbenseins deinem natürlichen Menschen gegenüber zur nächsten Ebene des Gestorbenseins. Und damit zu einer Ebene, von einer Ebene des Erfülltseins mit der Herrlichkeit Gottes, zur nächst höheren Ebene des noch mehr Erfülltseins mit der Herrlichkeit Gottes. Von einer Ebene des Übernommenseins vom Geist Gottes, zur nächst höheren Ebene des Übernommenseins vom Geist Gottes. Wow. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wir preisen dich von ganzem Herzen, Herr, für deine herrlichen Pläne, die du mit uns hast, Herr. Wir danken dir, stehen wir mal auf zusammen, komm. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese Bewegung, in der wir uns befinden, Herr. Und Herr, es ist nicht eine Bewegung, die wir orchestrieren oder die wir am Laufen halten oder die wir pushen, sondern sie wird von deinem Heiligen Geist persönlich gepusht, persönlich erhalten, persönlich zum Laufen gebracht, Herr. Persönlich sorgst du dafür, dass immer neues Feuer für diese Bewegung da ist, Herr. Persönlich sorgst du dafür, dass immer wieder genug Fleisch verbrannt wird, sodass es wieder einen angenehmen Wohlgeruch gibt in der unsichtbaren Welt. Halleluja. Und eine neue Dimension von Herrlichkeit sich offenbaren kann, Herr. Du bist es, der das gute Werk begonnen hat, Herr. Und du führst es auch zu Ende, Herr. Oh, wir preisen dich von ganzem Herzen dafür, Herr. Wir danken dir, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir uns fallen lassen dürfen, Herr. In deine Gunst und in deine Gnade, Herr, die du für uns vollbracht hast. Danke, Herr, dass wir uns fallen lassen dürfen, Herr, in die Ruhe Gottes, Herr. Halleluja. In die Ruhe des Geistes. Puh. Ui, ui, ui, ui. Ja, Halleluja. Mein Gottes hat mal zu mir gesagt, all diese bekannten Männer Gottes, die damals bei Gordon Lindsay ein- und ausgegangen sind zur Zeit der Heilungserweckung in den 50er, 60er Jahren, 40er, 50er Jahren, sie hatten alle eins gemeinsam, wenn es darum ging, was war der Schlüssel dafür, dass diese gewaltigen Wunder in ihrem Dienst hervorgekommen sind? Die Antwort war einfach Ruhe. Ruhe. Eingehen in die Ruhe Gottes. Halleluja. Alles, was sie gebraucht haben, war einfach eine Kammer, in der sie ihre Zeit mit Gott verbringen konnten, wo sie vor Gott ihre Seele zur Ruhe bringen konnten, wo sie sich der Herrlichkeit Gottes aussetzen konnten. Und alles, was du brauchst, ist auch nichts anderes. Du brauchst nicht viel, weißt du? Du brauchst nicht viel, um aus der Herrlichkeit Gottes rauszuleben. Alles, was du brauchst, ist ein Raum, in dem du für dich bist, für dich alleine bist, wo du nicht abgelenkt bist, wo du nicht das Handy klingeln lässt, wo du nicht den Fernseher nicht mehr laufen lässt, sondern wo du allein einfach Gott begegnest und dich fallen lässt in seine Gegenwart und in seine Herrlichkeit hinein. Das ist alles, was du brauchst. Und von dort her kommst du hervor. Von dort her kommen die Söhne hervor. Von dort her kommen die Söhne der Herrlichkeit hervor. Das ist deine Zeit, weißt du das? Und darauf kannst du dich auch so sicherstellen, weißt du, er macht es, er will es und deswegen macht es auch. Du musst wirklich keinen Stress machen. Er macht es, aber er macht es auch. Halleluja. Und es kommt hervor. Und da ist Power, die fließt in dein Leben. Halleluja. Da ist Power, um Bäume auszureißen. Da ist Power, um Riesen zu töten. Da ist Power, um Land einzunehmen. Da ist Power, um ganze Armeen des Feindes in die Flucht zu schlagen. Während du eigentlich nur mit deinem, ich sag mal, mit deinem Finger zuckst. Halleluja. Danke, Vater. Danke für dieses Leben, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du über uns brütest, auch heute Abend hier. Ich sehe das gerade so. Der Heilige Geist brütet wirklich über uns. Ja, er brütet was aus. Er brütet über dir. Ja, wie war es damals am Anfang? Der Geist Gottes brütete über den Wassern. Das Nächste, was passiert ist, war, und Gott sprach. Und es wurde. Halleluja. Lass einfach den Geist Gottes, gib einfach dem Geist Gottes immer wieder Zeit, über dir zu brüten. Und dann, wenn du aus dieser Zeit herauskommst, dann sprich mit dem Geist Gottes. Und Dinge werden. Und Dinge kommen in Existenz. Und Dinge kommen durch. Und Dinge laufen. Und Dinge werden einfach. Und Wege werden gebahnt. Und alles wird unendlich einfach. Halleluja. Danke, Jesus. Oi, oi, oi, oi, oi. Danke, Vater, dass du jeden Einzelnen hier wirklich immer mehr seinen Platz einnehmen lässt. Nicht nur äußerlich in dieser Bewegung der Herrlichkeit, sondern wirklich im Geist an diesem Ort der Herrlichkeit. Ja, dass wir uns dort wirklich im Geist begegnen. Halleluja. Oi, oi, oi. Weißt du, im Geist gibt es keine Grenzen. Da können wir einander auch begegnen. Weißt du, du bist zu Hause, ich bin zu Hause. Wir können einander im Geist begegnen, wenn wir am gleichen Ort sind. Das ist kein Problem. In der Herrlichkeit Gottes ist alles eins. Ist alles eins. Im gleichen Ort. Es gibt einen Bericht von China, wo, ich glaube, das waren die Eltern von Roland Baker, waren das, die hatten dort eine Erweckung erlebt. Und da waren die Kinder, die sind so in den Geist gekommen, die Kinder ja, in den weißen Häusern, sind so in den Geist gekommen, dass sie einfach im Raum waren und alle sich wie in Trance bewegt haben und, oder auf dem Boden lagen oder wie auch immer. Und als sie dann wieder aus diesem Zustand rauskamen, haben sie sich unterhalten und dann haben sie sich gegenseitig erzählt, wo sie waren und wen sie getroffen haben und so weiter im Himmel. Und teilweise haben sie sich untereinander getroffen. Und das Interessante war, dass sie beide dann die sie getroffen hatten, haben die gleichen Orte beschrieben. Die waren tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort im Himmel. Halleluja. Sie haben sich dort gesehen im Himmel. Preis den Herrn, weil das ist alles eins. Also dieser Raum ist ständig offen. Halleluja. Also der ist ständig da. Die Frage ist immer nur, bist du da? Das war die erste Frage, die Gott Adam gestellt hat nach dem Sündenfall. Er hat gesagt, Adam, wo bist du? Der war nicht mehr am richtigen Ort. Vorher war er am richtigen Ort. Du bist jetzt erlöst und deswegen bist du dazu bestimmt, am richtigen Ort zu sein. Und der richtige Ort ist in seiner Herrlichkeit. ist in seiner Gegenwart, ist in, einfach in dieser Ruhe des Geistes. Halleluja. Danke, Vater, für diese Ruhe des Geistes, die uns begleitet, auch jetzt heute an diesem Abend, Herr, diese Nacht, aber auch die ganzen nächsten Tage, Wochen, Monate, Herr, ja, in dieser ganzen Bewegung, Herr. Herr, so lange, bis du wiederkommst, danke, dass diese Ruhe des Geistes zu einem permanenten Begleiter wird von uns und auch wirklich zu einem Kennzeichen für die Söhne und Töchter, die wirklich gelernt haben, aus und in diesem Raum der Herrlichkeit zu leben. Danke, dass diese Ruhe des Geistes zu einem wesentlichen Kennzeichen wird, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Ja, danke, dass wir bekannt sein werden, auch in der Welt, als die, die selbst dann noch in der Ruhe sind, wenn alle anderen schon Panik schieben. Die bekannt sind an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, in unseren Orten, ja, in der Politik, überall, in der Wirtschaft. Die bekannt sind als die, die immer noch total gelassen sind, voller Ruhe, voller Sicherheit, während alle anderen Panik schieben. Während die Börsen crashen und die Leute aus den Fenstern springen und was weiß ich was, weil sie alles verloren haben und so, sitzen wir einfach in der Ruhe der Herrlichkeit Gottes. Halleluja! Und nichts und niemand kann uns das rauben. Weißt du das? Sag's mal zu deinem Nachbarn. Nichts und niemand kann dir das rauben. Und dafür geben wir ihm alle Ehre. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt darfst du noch säen. Halleluja. Das ist auch so eine einfache Sache. Schau, mit dem Säen ist es eigentlich auch ganz einfach. Wenn der Bauer gesät hat, dann muss er sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob die Ernte kommt. Richtig? Das alles Entscheidende für den Bauer ist, dass er gesät hat. Da weiß er, Saatkorn ist in der Erde. Gut, er muss ab und zu noch mal ein bisschen wässern, vielleicht mal ein bisschen düngen. Das steht für das Wort Gottes, dass du einfach immer wieder im Glauben sprichst, das im Glauben proklamierst. Aber eins ist sicher, wenn du gesät hast und einigermaßen die Sache wässerst, sprich mit dem Wort Gottes, bewässerst, die Proklamation des Wortes Gottes, des Bewässers, dann kannst du sicher sein, dass die Ernte kommt. Das heißt, du kannst dich auch zurücklehnen. Mit dem Säen ist es, der Job eines Bauern ist eigentlich so gesehen ziemlich einfach. Ja? Er wirft einfach das Saatkorn hin. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin einer, der ein Sämann sät einfach auf. Ja, und er weiß, etwas davon wird Frucht bringen, definitiv. Ja, nämlich, dass das auf guten Boden gefallen ist. Heute Abend kannst du den guten Boden geben, weil du darfst in die Herrlichkeit Gottes hineingeben. Amen. Also weißt du, du hast es losgelassen, du hast es gesät und jetzt wird es Frucht bringen. Amen. Und wenn du zwischendurch mal zweifelst, dann proklamierst du das Wort Gottes drüber. Und dann nimmst du die Verheißung Gottes an. Mein Gott wird all meinen Bedürfnissen begegnen, gemäß seinem Reichtum, in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und dann weißt du, ich habe gesät, also werde ich auch ernten. Heute Abend hast du wieder die Gelegenheit zu säen. Braucht jemand noch eine Verpflichtungserklärung? Möchte jemand noch mit Verpflichtungserklärung geben, der noch keine hat? Meldet euch einfach noch. Okay, hat jeder eine? Gut, wenn du online bist, kannst du online geben, auch über unsere Website kannst du da säen. Wenn du in bar geben möchtest, hier natürlich kannst du in bar geben. Sei einfach ein Sämann, der bewusst sät und dann auch weiß, ich habe gesät und somit steht eine Ernte zu erwarten. Somit ist die Ernte zu erwarten. Somit ist die Ernte sicher. Wie gesagt, nur ein bisschen bewässern mit dem Wort Gottes permanent. Ja, die Verheißung, Glauben, ja, und es kommt. Weiß den Herrn. Also in diesem Bewusstsein säst du, tust, was er dir gezeigt hat, und dann weißt du, es ist vollbracht. Amen. Es ist vollbracht. Halleluja. In dem Moment, wo du gesät hast, ist es vollbracht, was es angeht. Das Saatkorn sitzt im guten Boden und die Ernte kommt. Preis den Herrn. Gut. Am kommenden Sonntag haben wir um 10 Uhr wieder Herrlichkeitsgottesdienst hier im Zentrum. Langsam können wir die Gottesdienste zählen, die wir noch hier im Zentrum haben. Ich glaube, es sind noch genau 3 Gottesdienste hier im Zentrum. Sonntag, also der drittletzte Gottesdienst hier im Zentrum mit anschließendem Heilungsdienst. Und kommenden Dienstag sind um 19.30 Uhr wieder, oder nee, nicht 19.30 Uhr, sondern ab 19 Uhr, je nachdem, musst du gucken, die verschiedenen Gloryhäuser an verschiedenen Orten der Region und auch überall im Land. Schau einfach auf unsere Website oder auf unsere Info auf der Pinnwand, wo die Gloryhäuser sind und sei dabei. Nächsten Dienstag Gloryhäuser an verschiedenen Orten der Region. Und nächsten Donnerstag wieder, 19.30 Uhr, Glory Life Schule. Achtung, nächsten Donnerstag ist die letzte Glory Life Schule in diesen Räumen. Danach sind 2 Wochen Glory Life Schulferien, die gleichzeitig Umzug bedeuten. Ja, das heißt, wir machen die erste Septemberhälfte, die ersten 2 September, Donnerstage Glory Life Schulferien. Und dann ist wieder am 19.09. die erste Glory Life Schule im neuen Zentrum. Aber wie gesagt, nächsten Donnerstag ist noch hier. Nächsten Donnerstag noch einmal hier. Also genießt noch einmal Glory Life Schule hier. Halleluja. Nächsten Donnerstag um 19.30 Uhr. Preist den Herrn. Gut, jetzt streckt eure Hände aus. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der gesät hat heute Abend, Herr. Und als gute Bauern wissen wir, wer gesät hat, der wird auch ernten. Und Herr, alles, was wir jetzt noch tun, ist, wir bewässern das Saatkorn mit dem Wort Gottes, indem wir darüber aussprechen, ja, mit dem Maß, mit dem wir gemessen haben, wird uns wieder gemessen werden. Ein gedrücktes, gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß wird in unseren Schoß gegeben werden. Die Ernte wird hervorkommen, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Und wir wissen, es ist vollbracht. Amen. Amen. Halleluja. Sag zu deinem Nachbarn, es ist vollbracht. Halleluja. Preist den Herrn. Und damit ist auch dieser Abend vollbracht. Komm gut nach Hause. Die Engel Gottes begleiten dich bis zum Sonntag. Auch euch am Video die allerbeste Zeit. Nächsten Donnerstag, wie gesagt, nochmal hier. Amen.